Hörtext 1. Zum Radioprojekt beim Topradio. Schüler in Hamburg aufgepasst. Das Topradio Hamburg hat das bisher größte Radioprojekt Norddeutschlands für Schüler gestartet. Das Projekt heißt Schüler machen Programm. Mitmachen können alle 9. und 10. Klassen aus Hamburg. Was müsst ihr machen? Ihr müsst ein Programm zu einem Thema zusammenstellen. Das Thema ist egal. Wichtig ist, dass ihr es interessant findet und gut präsentiert. Letztes Jahr haben Schüler zu den Themen Prüfungsangst, Hurricanes oder zum Beispiel Jugendkulturen an unserer Schule eine Sendung gemacht. Lasst eure Fantasie spielen. Ganz wichtig ist, eure Sendung darf nicht länger als 10 Minuten sein. Und ihr müsst sie zum 31. Mai ans Topradio Hamburg schicken. Die Adresse findet ihr auf der Webseite. Die besten Sendungen wählt das Radioteam im Juni aus. Im August findet dann der große Radiotag bei Topradio Hamburg statt. Hier dürfen alle Klassen mitmachen, die eine Sendung vorbereitet haben. Ihr seht dann die Studios und die Räume, wo die Moderatoren arbeiten. Am Abend gibt es dann eine große Party für euch alle. Für die besten 3 Klassen gibt es einen tollen Preis. Sie nehmen in den Herbstferien an einem Mediencamp teil. Dort erfahren sie dann alles über das Radiomachen. Viel Glück!